Dinge Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Jawohl, und damit herzlich willkommen im Backhauscast. In der Ausgabe 28 haben wir gerade festgestellt. Wir senden jetzt irgendwann im Juli, wir sagen nicht wann. Und ich darf begrüßen hier auf dem Teamspeak-Server der PodWG im grünen Raum den Klaus Backhaus. Hallo Klaus. Ja, ein fröhliches Servus aus München. Hallo Frank und Grüße ins Headquarter des Backhauscasts nach Hunsheim, die Weltstadt im Herzen Oberbergs. Ja, wir planen gerade an einem exterritorialen Gebiet Bayerns. Jetzt weiß ich nur nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber irgendwie kam es dazu diese Woche. Steueroase? Nee. Eine Bio-Oase vielleicht eher. Das wäre mir gelegener. Ja, genau. Ja, schön dich zu hören. Wir haben ja vorhin schon auch ein bisschen gequatscht und ja. Das kommt vor. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Auch mit unserem Gast, den wir heute dabei haben. Aus der Domstadt. Markus Schmitz. Hallo Markus. Markus Schmitz. Ja, hallo zusammen. Schönen guten Abend. Schön, dich zu hören. Vielen Dank für die Einladung in diesen Qualitätspodcast. Ja. Oh, jetzt juckt das wieder beim Klaus im rechten Ohr. Ja, bitte. Danke, dass ich mitmachen darf. Hier mal kurz dazwischen gepullert. Kurz dazwischen gepullert. Ja, gepuschert. Kurz dazwischen gewaffelt. Der Mitmach-Podcast um 3. Um 3. 3 Uhr nachts, ja. Genau. Bewerben Sie sich heute. Geben Sie Ihre Urinprobe. Ein extra Event, nachts um 3. Wir senden live aus dem Badezimmer. Aus den Badezimmern Deutschlands. Liebe Zeit, nachts um 3. Liebe Zeit. Was soll denn dabei rumkommen? Ja. Markus, wie ist es dich? Ja. Schön müde. Und das hat einen Grund. Und wir sind schon ganz aufgeregt, dass du uns erzählst, was du denn so getrieben hast, die letzten, sag ich mal, 12 Stunden. Ungefähr. Ja, fangen Sie vorne an, hören Sie hinten auf und wir lehnen uns zurück. Ja, ich durfte an einem Weltrekord teilnehmen. Hey. Und zwar, also der Weltrekord war nebensächlich, aber gestern, oder nein, vor 24 Stunden stand ich in den Katakomben des Frankfurter Waldstadions. Heute heißt das, glaube ich, Commerzbank Arena. Und 24 Minuten später sind dann 1000 Musiker auf das Field marschiert und wir haben ein Konzert gegeben. Das war die Deutschlandpremiere für die Rocking 1000. Die Rocking 1000. Mit geschätzt wie vielen Schlagzeugern? Circa 200. Und das anderen waren dann die Musiker? Ja. Nee, Bassisten waren auch da. Ach, die waren auch da? Wer hat die denn dahin getragen? Die durften vor uns reinlaufen, weil das weiß ich bis heute noch nicht. Wie? Jetzt hätte ich fast gesagt, wie die können laufen. Ja, wir haben einfach vor dem Beat gespielt, dann müssen sie rennen. Ja, ich komme nicht hinterher. Wo ist hier das tiefe F? Waren das die Balljungen? Ja. Ja, ich habe hier so einen 15-Sekunden Ausschnitt aus diesem Konzert. Ja. Ja, es klingt eigentlich eher wie ein schwerer Zugunfall. Das war. Da sind wir auch in der Chronologie schön weit vorne. Das war Tag 1. Am Tag 1 haben die Instrumentengruppen erstmal untereinander geprobt. Das heißt. Ja, ja. Vorher wusste noch keiner, was das spielt. Oh, herrlich. Und die Bassist. Noch mal hören. Also pass auf, dann schneid das bitte passend, Frank. Jedenfalls, wir hatten unseren ganzen Krempel aufgebaut und die meistbeschäftigte Person an diesem Wochenende war der Typ, der die ganze Zeit Spiegel gesagt hat, don't play between the songs. Don't play, be professional. Don't hit that snare drum, man. I told you before. Ja, ja, und auf jeden Fall, die war da vorne, die Gitarristen hatten als erstes Soundcheck, nee, die Basser. Und während die dran waren, durften wir aufbauen, aber noch nicht spielen. Weil das war auf einer Wiese, nebeneinander halt alles. Ne? Und ich sage jetzt den Satz und dann spielst du ab, ja? Ja. Drummers, you can play your gear now. Finde ja, ich stelle mir da so ja. 200 so Animals von der Muppet Show vor. Auch. Bei 200 Schlagzeugern zählt man da noch ein oder sagt man da wirklich auf die Plätze, fertig, los? Nein, du hast ja Kopfhörer auch. Ach, das Kopfhörer. Und auf den Kopfhörern hast du den Klick drauflaufen wahrscheinlich. Mit Klick-Track, genau. Die haben, ja, du kannst umschalten. Also, vorher, du kannst dich, also wer da mitmachen will, kann sich grundsätzlich da bewerben auf dieser Seite. Da gibst du eine Videoreferenz ab im Idealfall, damit die ungefähr sehen, der hat schon mal ein Instrument in der Hand gehabt. Und wenn du dann von den Gurus freigeschaltet wirst, dann bist du auf jeden Fall schon mal part of the family. Okay. Und musst dich dann im zweiten Schritt auf die einzelnen Veranstaltungen, wenn sie denn welche gibt, draufklicken. Mhm. Also zum Beispiel dieses Jahr war das erste Mal außer, also die waren immer in Italien, zweimal USA, einmal Südkorea. Mhm. Und jetzt war innerhalb Europas das erste Mal außerhalb Italiens in Paris vergangene Woche, also vor 2 Wochen. Und jetzt Frankfurt. So, und ich bin ja jetzt in der App einmal drin, also wenn die jetzt announcen würden, nächstes Konzert dann und dann, kann ich gucken, wenn ich Zeit im Urlaub habe, klicke ich mich drauf und mit ein bisschen Glück darf ich dann noch mitmachen. Und da läuft halt alles über die App und in der App sind die Songs drin. Und die kannst du dann runterladen. Und schon das ist halt im Prinzip so, so eine MIDI-Demo-Version mit einem Klick. Mhm. Und auch Ansagen. Und die Ansagen hast du auch live. Der führt dich quasi, einen moderierten Klick hast du. Mhm. Der sagt jetzt so, nächste Nummer sowieso, fangen an, weiß ich nicht, Gitarre links, Bass, Keyboards oder so. Zählt dich ein, dann Achtung, jetzt kommt eine komische Stelle oder nächster Refrain, 4 vorzählen und so weiter. And now bridge. And now we play the bridge. Ja, cool. Und die Herausforderung ist, auf dem Klick zu spielen und nicht links und rechts daneben. Das ist einfach die Grund. Es geht nicht anders. Ich habe beim Konzert einmal du hörst nichts. Überleg mal, die Fläche, die haben auch so ein Right-Left-Ding. Es gibt, also zum Beispiel bei Learn to Fly, die linken Schlagzeuger spielen die eine Variante und die auf der rechten Seite die andere Strophe oder so. Ah, okay. Teilweise spielt auch die eine Gruppe ein Beat und der andere trommelt was drüber oder so. Mhm. Und das ist auf dem Fußballstadion verteilt. Ja. Versuch dann mal We Will Rock You ohne Klick zu spielen. Da bist du bescheuert. Du hast ja eine Sekunde, 1 bis 2 Sekunden Schallverlust. Bis da bei dir angekommen ist, ist der schon im Refrain. Genau. Ich hatte einmal, und das ist eben ein bisschen schade, weil du sitzt zwar in diesem Stadion, aber du hast auch einen Kopfhörer, genau das gleiche was ich letzte Woche im Proberaum eben hatte, ne? Als ich geübt habe. Ja. Und hier Gesang oder so kriegst du gar nicht mit. Mhm. Und dann bei Bittersweet Symphony, weil dann ein paar Takte erstmal die Streicher waren, wollte ich reinhören. Mhm. Und denk, ach, jetzt musste, zieh mir gerade einen Kopfhörer an und denk, der, oh, der Typ vor mir bewegt den Arm, machst du vielleicht auch mal. Das ist echt direkt schon ein Einsatz vorbei. Weil das eben so zeitversetzt bei mir ankam. Also das Gesamtwerk hört man selber dann nicht so, ne? Nee. Ja, verrückt. Deshalb hängst du halt jetzt auch wie so ein Bekloppter auf YouTube und findest jedes Handyvideo geil, weil das eben genau live ist. Da, ich war dabei. Ja. Mein Schlagzeug war auch bei RTL Hesse zu sehen. Zum Glück ohne mich. Welche Songs wurden denn zum Besten gegeben? Kann ich direkt sagen. Also es ist durchaus eine rockige Veranstaltung gewesen, kann man sagen. Highway to Hell dabei, Smoke on the Water, Uptown Funk, Hard to Handle, weil wir haben ja auch hier Gebläse auf der Bühne gehabt. Mhm. Müssen ja auch was zu tun kriegen. Ja. Streicher hatten wir, Don't Look Back in Anger. Mhm. Ach, wo ist die App? Ja, funktioniert noch. Hey, ich darf in Frankfurt mitmachen, das ist noch alles grün. Cool. Ja, nichts grün. Back also in time. Final Setlist, Highway to Hell, Should I Stay or Should I Go? Smells Like Teen Spirit, Learn to Fly, Seven Nation Army, Don't Look Back in Anger, Bittersweet Symphony, Smoke on the Water, Hier kommt Alex, Jumping Jack Flash, das kennt ihr vielleicht noch. Bis jetzt, ja, machen wir weiter. Won't Get Fooled Again, Hard to Handle, Sexy. Tatsächlich, in Westernhagen haben sie auch Westernhagen. Ja, die haben drei Deutsche mit reingenommen, was in Deutschland ist. In Frankreich haben sie zwar nur drei französische Sachen gespielt. Edith Piaf. Was haben wir noch? Born to Run, Uptown Funk, Killing in the Name und dann noch ein Medley Hendrix Zappa, so nicht mal. Cool. Oh, Johnny war sehr cool. Da gibt's ja vor dem Refrain so eine Trommelpause. Da sind die Trompeten und so dran. Mhm. Die zwei neben mir sind in der Pause genau einmal rund ums Schlagzeug gehüpft, dann ist wieder hingesetzt und punktgenau im Refrain wieder angefangen. Nee. Ja, ja. Bei Seven Nation Army, wenn da dann die Trommelei losgeht, na, da kommt immer so zumindest bei uns, ich saß in der Außenreihe, kamen ein paar Gitarristen rüber, haben da mit drauf im Set rumgekloppt. Könntet ja nicht sein lassen, ne? Ja. Ja, super. Also kriegt man auch mal Wochenende rum, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das Ganze wird dann irgendwann offiziell veröffentlicht, auch, dass man das mal im hören kann, wie es. Oder musst du jetzt nur mit diesen YouTube-Videos von. Nein, die hatten da Kameras und auch so eine, also nicht so direkt so eine Drohne, sondern so ein Seilzug-Kamera-Ding, ne, der die ganze Zeit durch die Landschaft geschwenkt ist. Mhm. Von den letzten Konzerten gibt es wohl Spotify-Playlists. Mhm. Okay. Und zwar also Aufnahmen aus dem Konzert, also nicht einfach nur die Originaltitel, sondern das Konzert quasi als Platte, wenn du so willst, ne? Liste. Als Platte. Ich habe auch eine Kassette. Als Kompilierung, nee, Compilation. Aha. Als Komprimierung. Ja. Eine Doppelkompilierung. Wie rechne ich das denn ab? Ja, Startgebühr oder sowas zahlt man da nicht, sondern man muss halt sehen, dass man hinkommt und wieder zurück wahrscheinlich nehmen. Ja, du hast schon deine Reisekosten. Sagen. Ja, die hast du halt. Ja, genau. Okay. Ja, hätte ja sein können, dass die irgendwie, es gibt ja verschiedene Veranstaltungen, wo du erstmal Eintritt zahlst, dass du überhaupt irgendwo mitmachen darfst bei irgendwas. Nee, also Pay-to-Play mache ich nur in Jugendcenter, nicht in Stadion. Ja. Ah, da hast du recht, ja. Da lohnt sich einfach nicht. Ich habe mir mein Butterbrot selber mitgebracht. Ich wusste, wo ich spiele. Ach so, das war uns übrigens auch gestattet. Ne? Ja, Essen trinken. Ja, also ja. Mitbringen. Mitbringen, ja. Ja, essen durften wir sowieso. War ja nicht auf der Insel. Ja, nee, klar. Aber hätte ja sein können, dass die darauf bestehen, dass du beim Veranstalter dein Würstchen kaufst, irgendwie, damit da noch einer irgendwie. Nee, du kannst doch Tupperparty machen, wenn du Lust hast. Ja. Ah, kannst du noch was dazu verdienen nebenher? Ja. Ich hab auch ein Würstchenstand dabei. Ich hab einen Grill. Auf jeden Fall standen da, weil es so ein bisschen wärmer war. Da lag nicht so, war lange nicht so warm wie bei den Kollegen in Paris, aber da stand dann palettenweise Wasser rum zur Selbstbedienung. Oh, das ist ja, gut. Und da lief dann einer rum und sammelte die ganzen Flaschen ein. Ich sag, Kumpel, stilles Wasser, denk mal nach. Kein Pfand. Zwischen 3 Stunden rumgeschleppt. Ach so. Dann hatten die da das Wasser, was sie beim Hamburg-Marathon vergessen haben, oder? Das mag sein. Ja. Ich hab's nicht disponiert, ich könnte es nicht. Ich hab's nicht disponiert. Nee, ich hab das irgendwo gelesen, dass beim Marathon in Hamburg irgendwie so viele Leute umgefallen sind, weil sie einfach nicht genug zu trinken dabei hatten. Echt? Kommst du auch nicht drauf, wenn das so warm ist und du versuchst 42 Kilometer zu laufen, dass du vielleicht zwischendurch mal völlig abwegig. Völlig abwegig. In Hamburg kein Wasser. Ja. Nur Alsterwasser. Kannst du sehen. Ja, dann vielleicht lieber ein Literchen Wurstwasser. Ist klar, Werner. Denk an die Elektrolyte. Sehr schön. Ein immer wieder gern genommenes Zitat aus einem großartigen Film. Herr Lee. Ja, genau. Ich kann das gar nicht verstehen. Er war ein großer Freund der Elektrolyte. Wer den Film nicht gesehen hat, darf jetzt diesen Podcast unterbrechen, den kurz anschauen und dann wieder einschalten hier bei uns. Wir machen so lang einen kleinen Trommelwirbel. Ach so. Oh, tatsächlich. Das funktioniert. So in etwa habe ich Highway to Hell gespielt. Ja, genau. Ich wow. Ich habe da so eine ganz filigrane Version von geübt. Wow. Ach, das ist die Version von Frank Sinatra, oder? Nee, das war im Original von Heinz Erhardt, aber in der Version von Faith No More. Ah, okay. Das macht Sinn. Oh, Entschuldigung, das ergibt Sinn. Wir hätten fast noch eine schöne Anekdote hingekriegt, denn die waren dann Flashmob am Planen, haben die dann noch durchgeführt, die sind dann mit den ganzen Sängern und den Bläsern am Römer aufmarschiert. Mhm, okay. Haben dann Uptown Funk getrellert. Was wir allerdings vorher wussten, aber das war dann doch zu heiß, an diesem Freitag war auch DSDS-Casting in Frankfurt. Und wir hatten schon überlegt, ob wir dann vors Interconti gehen und da mal anfangen. Dann hätte es doch direkt die gute Werbung gehabt für die Veranstaltung. Ne? Ja. Weil das hätte RTL garantiert gesendet. Da hast du sicher recht, ja. Aber gut. Den Dieter noch mit rausgetrommelt. Ja, oder vielleicht mit eingeladen oder so. Ist Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? Ja. Einer meiner Lieblingssprüche auf Twitter, der kommt immer mal wieder regelmäßig alle 2 Tage oder so gefühlt kommt der immer mal wieder. Aber finde ich ganz nett, ja. Ja, fantastische Veranstaltung. Also 1000 Musiker auf ein Fußballfeld und schon gewaltig. Macht's mal. Aber das zeigt, dass es auch sogar geht, dass man ein Instrument zu Hause übt und dann erst auf eine Bühne geht. Mhm. Ne? Nicht umgekehrt, ja, liebe Kinder. Nicht umgekehrt. Wir sind hier nicht bei DSDS. Nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Achso, apropos DSDS, ich habe eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, ob. Falls jemand drüber nachdenkt, der Mithörenden, da eventuell mitzumachen. Ja? Wenn du kein Facebook hast, vergiss es. Boah. Ach, schade, jetzt bin ich raus. Weil, ist klar, wie willst du 1000 Leute also, aus allen möglichen Herren Ländern, da ist eine Trommlerin, die kam aus Tokio eingeflogen, die macht hier Urlaub und nimmt das mit. Ne? Ach so, cool. Das ist cool. Ich habe so eine tolle Coverversion von Kylie Minogue. Ja. Mit Tanz. Ja. Ja, du bist ja bald in der Nähe. Dann ich guck mal, wann Supertalent-Casting ist. Das darf man ohne Facebook. Immer gern genommen, ja. Ja, nee, das ist nur am Rand. Also wenn du kein Facebook hast, kriegst du davon auch nichts mit. Und ja. Das ist halt die einzige Möglichkeit, sich wirklich da irgendwie zu vernetzen. Wir gehen heute Abend hin. Und ich war nur in der globalen Gruppe und in der Germany. Da gibt es natürlich noch für jedes Instrument Gruppen und für jedes Land. Engländer in Germany und hast du nicht gesehen, will ja keiner. Und das noch am Rande. Und wo wir gerade waren, ich weiß, ihr kennt doch den Typ, da dieses Video vielleicht mit dem einzigen Karaoke-Song, den selbst ich aufführen würde. Tequila. es gibt ein Video auf YouTube, habe ich gesehen vor einem Jahr. Da steht ein Typ in der Karaoke-Bar und da läuft Tequila und es steht dann 30 Sekunden so der Zeiger geht langsam. Ne? Und so, tip, tip, tip, Tequila. Und da steht dann 30 Sekunden. Oh, da muss ich mir unbedingt notieren. Warte. Der war mit der Nummer bei America's Got Talent. Nee. Bestens. Wirklich bestens. So Pausenzeichen muss man auch lesen können auf so einem Notenblatt. Hüpft das so, dann gut. Ohne Text eigentlich dann über den Bildschirm oder wie geht das? Ganz kurz, ich habe ja noch was für die Statistik. Ja, bitte? Ich habe ja noch was für die Statistik. Ja. Von der Webseite. We are looking for 200 Drummers, 350 Gitarristen, 180 Bassisten, 270 Sänger, 80 Keyboarder, 140 Pupser, Winds? Nee, Posaunen oder so. Warum schreibt ihr nicht Brass? Dann weiß jeder, was du willst. Und 140 Violin und Cellistinen da Dings. Cellistinen. Genau. Wie viele Keyboarder waren jetzt dabei? 80. Tatsächlich doch. Ja. Die haben ja eigentlich alles dabei letztendlich. Ne? Sogar den Lambada. Sogar den Lambada. Also, wenn der Lambada nicht dabei gewesen wäre, hätte ich es nicht gekauft. Ja, ich sehe schon. Das wird eine sehr musikerwitze-lastige Geschichte heute hier. Großartig. Und ich höre das schon raus, Markus, du würdest auf jeden Fall nochmal mitmachen, wenn sich das anbietet, offensichtlich. Ja. Das scheint ja doch Spaß zu machen. Ja, zumal ich ja auch durch jedes Mitmachen lernt man ja, ne? Also ich hab ein bisschen Fehler gemacht, ich war ein bisschen zu weit vom Schuss vom Hotel aus, weil da kriegst du nichts mehr mit. Weil da haben wir ja von dem Kram danach. Party oder, ja. Die waren halt in Fragen vor, ich hatte ein Hotel in Offenbach, obwohl ich direkt gegenüber vom Hauptbahnhof war. Und wenn du dann bei 30 Grad den ganzen Tag da im Wald proben, 4-5 Stunden, dann gehst du nicht so in irgendwelche Kneipen. Ne? Nee. Selbst wenn du da rein schaffst, fließt du nach 10 Minuten wieder raus. Ja, genau. Und wenn du dann erst im Hotel bist und geduscht hast, dann überlegst du dir, zweimal fahre ich nochmal los, dann hast du eine Hand über die App, wann fährt jetzt noch die letzte Bahn und so, das ist kacke. Ja, ja. Also da würde ich persönlich nächstes Mal mehr Geld in die Hand nehmen und dann ein bisschen zentraler ziehen vielleicht. Ja, ja. Wo du ja dann auch wieder weniger Folgekosten hast, ne? Weil du wieder weniger Auto fährst oder im Idealfall zu Fuß gehen kannst. Ja. Und wie cool. Und wenn du den wer war schon mal im Waldstadion? Noch nicht. Am Henninger Turm war ich schon mal. Aber ihr wart schon mal im Stadion, ne? Ich war mal im Olympiastadion schon mal, ja. Ja. Jetzt überleg dir mal, du schleppst dein Schlagzeug vom Parkplatz bis da rein. Ja, okay, ich verstehe. Ja, ich sag ja. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Bassdrum, Hi-Hat, Snare. Ich habe kurz drüber nachgedacht, im Wald des Waldstadions ein paar Sonorbäume zu säen. Ich geh mal noch ein Beckenstativ ernten. Aber die hatten so Transfer. Ja. Die hatten da so Transfer, so zwei Transits mit Hänger und noch so einen kleinen Mini-Trecker da mit Hänger. Ja, da ging schon noch, ne? Ja, ja, das ist ja immer so ein Geraffel, was wir da so aufbauen müssen, jedes Konzert. Ne? Hier ein Schräubchen, da was drehen. Und für 150 hätte ich ein Leihset gekriegt. Ne? Was, ehrlich? Ja. Das ist ja geil. Ich habe mir auch überlegt, aber es gab vorher keine Infos. Wer es macht, das habe ich doch mal angerufen. Mhm. Und dann, wer weiß, dann denkst du, wer weiß, was da für ein Geraffel kriegst. Hält das überhaupt und so, ne? Ja. Und das hätten die dir aufgebaut, oder was? Ja, zumindest hingestellt. Ne? Hingestellt. Okay. Und das ist doch cool. Hätte ich gemacht, ja. Ja, da. Ich darf so selten auf meinem eigenen Schlagzeug spielen und muss immer auf irgendwelchen anderen Kisten trommeln. Da stand halt nur, du kannst den Set leihen, aber nirgendwo stand, werden die aufgebaut. Weil wenn ich jetzt irgendwie mehr das Ding aus Frankfurt hätte holen müssen, dann kann ich mein eigenes nehmen. Das ist ja klar. Ne? Ja, klar. Aus Offenbach gleich mitnehmen können dann wahrscheinlich. Und auf jeden Fall, es gab von einem Musikhändler da in Frankfurt gab es ein Angebot, also Pearl hat da glaube ich mitgesponsert, ne? Und da hatten sie so, für die Trommler von der Veranstaltung gab es da so ein Komplettset, ein Export mit dem Satzbecken, Taschen, so für einen relativ guten Preis. Mit dem besonderen Feature wird euch ins Stadion gebaut. Ne? Und ich so, geil, das bestelle ich jetzt online. Ich storniere das dann am Montag und sage, übrigens, ihr wisst ja, wo es steht. Genau, könnt ihr wieder abholen. Bitte, könnt mir gerne Satzfälle abziehen. Also das war dann so gedacht, dass man das dann anschließend mit nach Hause nimmt oder so. Ja, ja, Fernkauf, wenn man so will. Umgekehrt wäre ja auch gut gewesen, ne? Das Schlagzeug da hinstellen und dann 150 Euro oder 200 Euro dafür kassieren. Also, ich meine, das andere Ding ist natürlich, für 150 Euro kannst du ja schon ein gutes Schlagzeug aus der Bucht fischen. Stimmt. Und lässt das dann da stehen. Und er sagt, für den Grillabend. Ja, sagst du, ich fange jetzt bei Manowar an und deshalb verbrenne ich mein Schlagzeug. Ich habe auch schon Schießpulver in der Trommel gemacht. Ist ja eine Schießbude. Eben. Ja, sehr, sehr cool. Nochmal hören. Ja, ich glaube, eine Ecke schlimmer ist nur der Klaviersalon auf der Musikmesse. Da musst du musst auf der Klavieretage, musst dich mal auf die Schüssel setzen. Das ist. Da fällt es auch von den Rändern ab, sag ich. Ja. Achso, apropos Musikmesse, das war auch noch schön. Wir haben da beim Check-in so einen Beutel gekriegt. Musikmesse, ich sage, ach cool, jetzt kannst du mal gucken, wer den Tonbeutel vergessen hat. Und da war das von Goodies drin, hier so ein bisschen Kekse und Schlüsselbänder und so ein Krempel. Ne? Mhm. Und, tada, ein Code für den freien Eintritt bei der Musikmesse im nächsten Jahr. Ah. Und ich gucke mir das an und dann, ich bin zwischendurch so in einer Pause mal auf die Tribüne gegangen, habe dann so von oben drauf geguckt. Und das, hier steht mehr Zeug, als die letzten 3 Jahre zusammen auf der Musikmesse sehen konntest. Ja, ich meine, fahr nach Ibbenbüren, ne? Da hast du auch mehr Material und Interessanteres wie auf der Musikmesse. Und du darfst das vor allen Dingen alles anfassen und ausprobieren. Ja. Ist ja so, ne? Jetzt im Store würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber bei Musik. Da kann man wenigstens gut essen. Ja, gut, das stimmt. Oh. Im Music Store kann man essen jetzt? Ja. Ja, ja. Seit dem Neubau. Ja, das ist toll da. Aber wirklich so 2-3 Menüs und so ein Salatbuffet und so. Ist eine Kantine da, halt, ne? Wenn du so willst. Mitten in der Gitarrenabteilung. Ja, okay. holst du dir so einen Burger und dann testest du mal eine, was weiß ich. Genau, dann machst du eine Kleppenstraat so fettige Finger auf so eine, auf so eine Metalldobo für 8000 Euro. Richtig schön mal. Oh, jetzt ist mir der Ketchup da rein. Ui. Das heißt eine, genau, Tobi Signature. Genau. Tobi Signature, genau. Pedal-Steel Gitarre rot-weiß. Jo. Ja, rot-weiß kommst du in Köln noch mit durch. Das geht. Ja, das geht. Das geht, ja. Das geht. Sind noch mit, nicht mit Musiker unter den Hörern. Jetzt nimm. Das werden wir ja auch mal dürfen. Ich meine, wir bemühen uns ja schon nicht ständig in unsere Mundart zu verfallen, obwohl es das ja heute auch hergeben würde. Heute ist schwierig, ja. Heute ist eine Gratwanderung. Wenn ja, ja. Schmitz da ist, dann müssen wir aufpassen. Uppipast. Nicht ganz in das Gratwandert verfallen. Ne? Was genau. Bitte? Gratwandert. Genau, ich bin auch Gratwandert. Was? Schräg ging nicht. So. Warum hatten wir uns jetzt hier versammelt eigentlich? Also, ja, da war noch was mit dem Markus. Markus, warum warst du jetzt eingeladen? Weil auf dem Trommelfestival war. Weil du auf dem Trommelfestival warst. Hast du denn die Wanda mitgenommen nach Frankfurt jetzt eigentlich? Kann die jetzt denn links, links, rechts, rechts, links, links, rechts? Wanda mal wieder in Frankfurt, selbstverständlich. Ein Paradiddle lernen. Aber Moment. Hat sich unsterblich in ein Waldhorn verliebt. Ich hatte so ein bisschen Diskussion mit einem Security-Typ, weil er meinte, das könnte irgendeiner für den Tellermine halten und dann eine Terrorwarnung. Weil es wäre zumindest ungewöhnlich, wenn ich das Ding am Schlagzeug stehen habe. Das ist mein Signature-Monitor. Ich sage, gut, da kann ich jetzt nicht unbedingt in Abrede stellen. Ja. Das ist ein Drumpad. Hättest du doch in der Bassdrum schmuggeln können. Da war schon kein Platz mehr. Wir durften ja keine Cases und Taschen mit. Plätze mussten ja möglichst sauber sein. Ne? Ach. Und deshalb habe ich nur Softcases mitgenommen, die haben die Base dran gestorben. Nee, ja, klar. Super. Das war echt. Ich hätte schon gesehen. Witzig. Ich gucke morgens um 9 Uhr. Schreit das morgens um 9 Uhr schon 10.000 Schritte. Ich sage, bin ich hier bei Walking 1000 oder was? Nee, ja, das ist weitläufig. Waldläufig, ja. Wahnsinn Sinne. Hier ist ja Waldläufig oder weitläufig? Waldläufig. Geht nichts über einen schönen Waldlauf. Mein J-Wald. Der. Ja. Auf jeden Fall, Wander war in Frankfurt und hat dann den Ausblick aus dem Hotelzimmer genossen auf den Offenbacher Bahnhof. Auf den Offenbacher Bahnhof. Ja, so, siehst du mal, so wird dann doch noch was geboten. Genau. So, wer hat eigentlich diese wunderbare Zeichnung da angefertigt? Das ist jetzt eine ehemalige Kollegin von mir. Ach, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß, Klaus, du hast die auch schon mal gesehen, ne? Oder? Ich habe die gesehen, ja, die war auf Twitter, glaube ich, auch irgendwo rumgeflogen. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Bilddatei davon habe und ob wir die auf die Homepage werfen dürfen oder nicht. Das wollte natürlich klären. Das natürlich. Machen, ne? Bilddatei hätte ich, könnte ich dir auch zugeben. Könnten wir das unbedingt würdigen, auch auf unserer Webseite. Könnten wir das bei dieser Trommel-Sonderfolge heute mit draufpacken einfach. Also ein fröhlich winkendes Wanderwaffeleisen. Ja. Gefühlt ist es so, dass es mehr wie winken auch nicht mehr kann, oder? Wie ich schon schrub oder wie sagt man? Wie es geschrieben hatte, es ist vielleicht nur noch was zum Liebhaben und Hinstellen. Es ist ein bisschen klapprig und ich habe da auch ein bisschen Respekt vor gehabt, weil es hat einen Grund, dass ich eine kaufmännische Ausbildung und keine technische habe. Ah, okay. Deshalb. Das heißt, wir brauchen die komplette Ausrüstung von Knopfhoff mit den Schutzbrillen und allem Pipapo, um ja, Experiment zu starten. Die hat ja schon vorgelegt und ja. Ich habe schon angeguckt. Und gesagt, komm, lass sein. Lass sein. Besser also, ist es. Wir können ja gegebenenfalls, je nachdem, wer es bekommt, nächste Woche zusammen drüber gucken. Am Samstag. Das ist richtig. Ja, stimmt. Wie gesagt, ansonsten geht's halt jetzt wirklich in die Rubrik alten Teil. Nimm es mit nach Hause zum Kuscheln und zum Liebhaben. Mach ihm eine schöne Woche. Und mach es bitte, bitte nicht mehr an den Strom. Ja, ich habe mich einfach auch nicht getraut. Da sollen Leute dann wieder Ahnung von haben. Ja, oder die keine Lust mehr haben, dann oder so. Das auch, das weiß man ja nicht. Ja, so in der Badewanne sitzend, Waffeln backen. Oh, ein kurzes Vergnügen. Wolltest du den Schutzschalter mal testen? Waffeln kurz gebraten. Babu. Nein. Liebe Kinder, probiert das nicht zu Hause. Lesen Sie die AGBs. Köln, weite Teile von Ehrenfeld ohne Strom. Ja, aber ich denke mal, nichtsdestotrotz werden wir nicht müde, das einfach weiter zu verlosen. Ich meine, das hilft ja nichts. Wir haben eh nichts anderes im Angebot, oder? Ich wüsste nicht. Nee, also es gibt diverse Ideen. Es gab jetzt eine Idee mit einem Glätteisen. Ja, als Grillzange. Als Grillzange. Ja. Ich habe auch schon gedacht, da kann man auch dann die Pommes frites einzeln mit frittieren. Ja, ich habe so mal mir das heute mal, ich war beim Rossmann heute, da gibt es sowas gerade im Angebot, ja. Da habe ich mir das mal angeguckt. Das wäre aber höchstens für so Nürnberger Würstchen vielleicht, ne? Und die dann einzeln oder mit viel Geschick, vielleicht kriegst du zwei auf einmal hin. Jetzt weiß ich aber auch gar nicht, ich weiß die Wattleistung gar nicht von so einem Ding. Wie viel hat denn das unter der Haube? Wird da überhaupt irgendwas gar mit oder ist das mehr so? Das ist ja eigentlich für, das kann ja nicht so viel, das wäre ja gefährlich, wenn ihr das in da die Haare dann da. Ja, ich habe da überhaupt keine Erfahrung, nee, auch aufgrund meiner. Vielleicht reicht das für Bofrost. Für Fischstäbchen vielleicht. Nein, aber wir haben am Wochenende mit einem Tromba-Kollegen drüber philosophiert, der die Idee auch sehr lustig fand. Ja. Wir könnten ja eigentlich mal Waffeleisen Next Level machen. Und zwar random. Du suchst dir irgendeine Adresse auf einem anderen Kontinent und schickst dann Waffeleisen drin. Macht Amazon das nicht schon mit Paketen mittlerweile? Ja, die machen es eigentlich schon. Ganz erfolgreich. Oder zumindest DHL. Ja. Wir haben ihnen das Waffeleisen in die Papiertonne zugestellt. Stell dir vor, du bist in Tokio, klingelt der an den Tür, drückt den Waffeleisen hier an. Ja, ist ja wieder Glätteisen. Wir hatten ja auch schon mal überlegt, ob wir nicht einfach auslosen, wer das Waffeleisen kriegt, und Klaus und ich bringen es in demjenigen dann. Aber ja, das ist an den Portokosten gescheitert für Klaus und mich. Ja, ja, ist da ganz einfach. Du musst einfach die Teilnahmeliste aus der Telegram-Gruppe vom Samstag nehmen. Ja, genau, Samstag. Das Bobson Bob Sommerfest. Ich freue mich da ja riesig drauf. Das wird echt ein Highlight dieses Jahr. Zweite Highlight, definitiv. Schlagzeug habe ich noch im Auto. Ich weiß das gar nicht, soll ich dann ausladen? Der Bob hat doch eins. Da kriegen wir schon verlegt. Wir sind doch schon zwei. Ja, ja. Ich glaube, ich bringe mal vorsichtshalber einen Bass mit. Die Nacht der Trommler. Man weiß ja nie, genau. Okay. Night of the Troms. Genau, the Night of the Troms. Night of the Troms. Bum, bum, bum. Vor allem, ich kann jetzt kein Lied mehr hören ohne italienischen Ansager. Ne? Denke ich immer, fehlt was. Don't play between the songs. Nee, immer so. Song start. Bla, bla, bla. Guitar, Space, 1, 2, 3, 4. So geht das. Stand der so schön im Chine. Stand schon am chinesischen Buffet und sagte Gong Start. Ja, das kann einen schon fertig machen. Ja, ja, Samstag wird auch schön. Ja, ich freue mich da riesig drauf. Das wird eine tolle Aktion und genau, was da musikalisch, müssen wir mal schauen. Ja, du hast dich ja handwerklich betätigt, ich habe einfach nur gebucht. Ja, ich hab da gar nicht so viel machen dürfen. Hier mein Kumpel, der Schreinermeister, der hat gesagt, komm, ehe du dir jetzt die Finger abschneidest und ich muss Gitarre spielen, dann machen wir das lieber so, dass ich halt mit den Werkzeugen übernehme. Ja, hat er schönes gebastelt für in den Dacia. Gefällt mir sehr gut. Wenn wir dann mal direkt im Funktionstest unterziehen am Samstag. Mobile Dacia, hat auch nicht jeder. Ja, Dacia Mobiltreffen mit dem Daniel, wenn er dann das schafft, so dahin zu fahren. Also falls er nicht irgendwelche anderen Fahrzeuge fährt an dem Tag. Das wird auch großartig. Genau. Ja, ich muss dem Bob noch die Adresse von dem Hotel schicken. Der kann auf seinen Wanderungen ja ein paar Hinweisschilder für mich aufstellen. Wie du vom Hotel dann zu ihm kommst. Den Barfußwanderweg oder den anderen? Ist egal, ich habe Allrad. kommst auf allen Vieren. Unter Umständen. Oh, herrlich. Ja, da müssen wir mal sehen, da hat man das Wandereisen wieder wandern lassen, war Klaus? Jo, das würde ich meinen, ne? Jo, dann. Und wir hätten sogar, glaube ich, wenn ich drüber schaue, 2 Kandidaten, die es tatsächlich dann direkt vom Bob mitnehmen können, wenn sie denn das losziehen. Würde ich meinen, der Rest, was ich so sehe in der Liste, kommt nicht. Ich fange mal vorne an. Frank war wieder so nett, das alles hier chronologisch zu ordnen. Und zu ordnen. Beworben hat sich der Reihe nach of their appearance. Die Uli vom Universum hat sich beworben. Dann der Ralf Meyer gleich 2-mal. Mhm. Die feine Frau Steffi, beide zusammen zu verorten bei den Flimmerfragen. Dann haben wir den Sascha Erler wieder dabei, der Podcast-Imperator himself. Einer seiner kleinen Abgesandten ist Obi-Wans Gerichteküche. Dann dabei freue ich mich auch jedes Mal der Christian, der Oboman, und auf Platz Nummer 7, Startplatz Nummer 7, der Planet Kai. Jetzt bin ich ja gespannt, was draus wird. Wer das zugelost bekommt, ja. Und da haben wir ja Fachkompetenz im Haus. Ja, ich mag es gar nicht sagen. Losfee, wo bist du? Ja, die Losfee, die hat ja jetzt einen eigenen Twitter-Account. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und seitdem hört und sieht man sie nicht mehr. Ach, Losfee! Ja! Ach, guck mal, das ist doch noch eine Reaktion. Ich habe im Moment gar keine Zeit. Jetzt komm mal, leg mal das Handy an der Seite und komm mal hier bei mich bei. Ich komm ja schon. So. Wir haben wie viel Lose gebastelt, Losfee? 5. Wie 5? Ja, 5. Wieso 5? Ich hab 2 übersehen. Ja, hat gut, dass der Klaus aufgepasst hat, Losfee, ne? Sonst hätten wir die 2 jetzt nicht dabei. Ja, aber den einen finde ich gar nicht auf Twitter. Ja, nur mit deinen 15 Followern. Das soll wohl mal sein, dass du den nicht findest. Gut. Ja, aber sie hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, muss man schon sagen. Dankeschön. Um hier die Lose zu basteln. Ich gehe mal wieder auf Twitter. Ja, mach gut. Tschüss. Das ist wie mit dem Blagen, ne? Kaum kauft man denen so ein Device, schon sind die nicht irgendwo mehr zu sehen. Ja, aber es gibt auch noch eine weitere Premiere heute bei der Auslosung. Denn unser Kamerakind hat sich definitiv weiterqualifiziert und ist jetzt ein Kamerakind mit Abitur. Yay. Das treibt die Kosten natürlich enorm in die Höhe. Oh Gott. Und Ficho, ich glaube so. Genau. Und er ist jetzt auch gerade angetroffen. Gratulationen können jetzt entgegengebracht. Oh, guck mal hier, die Uli gratuliert schon. Hey, Glückwunsch. Ich bin bejubelt, jawohl. Ja, also das war auch. Ich werde das Freitag persönlich nachholen. Das mach mal. Ja, ich habe mich da sehr drüber gefreut. Das denke ich mir. Finde das großartig. Ja. Auch ein klasse Ergebnis werde ich jetzt natürlich nicht hier. Das kann er ja selber twittern. Kann man ja fragen. Genau. So, können wir. Boah, ich wäre soweit. Der Chef nickt. Chef nickt, los Fee, twittert. Okay, dann. Dann hau rein. Wir haben ja 7 Teilnehmer. Ja. Oh genau, wir sind das Losverfahren heute. Und das Losverfahren ist heute, ja? Derjenige oder die, an 4. Stelle gezogen wird, gewinnt. Hat das Waffeleisen gewonnen. Boah. So. Anspannung wieder. Fertig. Fertig gemischt. Ich greife das erste Mal hinein. Das Gewinner ist quasi der Median. Sozusagen, ne? Ja, so. Hast du schön gesagt. An der erste Nichtgewinner ist der Planet Kai. Das tut mir jetzt leid. Vor allen Dingen hätten wir dem das Waffeleisen, glaube ich, überbringen können. Von der Losfee übergeben lassen können. Ja, genau. Darf die überhaupt mit ins... Ne, die hat sich gar nicht angemeldet. Das musst du mit ihr regeln. Ich kann nicht da raus. Muss ich mal gucken. Meine Erziehungsmaßnahmen. Ne? So, ja. Der zweite Nichtgewinner ist der Ralf Meyer. Oh, der hat gedroht, wenn er das Waffeleisen nicht kriegt, ja, ne? Der hat irgendwas an oder so. Irgendwas, ne? Ja. Aber der wohnt ja jetzt auch nicht direkt in der Nähe. Der muss auch erstmal hier ankommen, ne? Ja. So, der dritte Nichtgewinner. Oder dritte Nichtgewinnerin. Ist die feine Frau Steffi. Nebst Krümelkind. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt ziehen wir das vierte Los. Und das vierte Los gewinnt, meine Damen und Herren. Oh, jetzt bin ich aber aufgeregt. Ich kriege das gar nicht auseinandergefrümmelt. Gewonnen hat der Sascha Erler. Na, ist nicht wahr. Boah, ich gehe kaputt. Ja, Leben, Jung. Ja, hier wird sowas. Oha, oha, oha, oha, oha, oha, oha. Ja. Das heißt, dann ist jetzt noch drin der Obi-Wan und der Obi-Man in der ganzen. Und ja, danke, vielen auf. Lieben Dank an das Kamerakind. Ja, genau. Darf jetzt wieder in die Bibliothek. Genau. Der nächste wäre das Universum gewesen. Ja. Und dann habe ich hier in meinen Händen lose Reihenfolge den Oboman. Genau, und ja, dann müsste ja jetzt der Ubi kommen mit der gerichte Küche, ne? Ja. Der hat sich ja auch noch beworben. Ja. Ja, Sascha, das ist natürlich krass. Das heißt, jetzt haben wir aber auch ein Problem. Ja, jetzt müssen wir irgendwie. Jetzt müssen wir irgendwie das Mädel aus Spandau an die Bahn kriegen. Die Viola aktivieren. Folge, ja. Hallo. Ist schon. Das ist ja praktisch. Guten Tag. Ach ja. Ob sie denn dann kommt? Ja, Viola, dass du jetzt kommen musst. Das verstehe ich. Siehste, habe ich mir doch gedacht. Das ist gut. Ich kann ja mal die Kontaktaufnahme. Ich glaube, da kennt Klaus sich viel besser aus. Okay, ich kann die Kontaktaufnahme doch nicht. Ja, dann muss ich das wohl machen. Naja, gut, danke. Bitteschön. Danke. Oh. Antworten auf den Punkt. Sagenhaft, so kennen wir sie. Schlagfertig bis hinten gegen. Also darüber muss ich erstmal nachdenken. Ja, gut. Das tust du mal in aller Ruhe und wir rufen dich dann an. Mein Gott. Ich fühle mich hier nicht ernst genommen. Wie, du fühlst dich nicht ernst genommen? Wieso das denn nicht? Viola, warum fühlt er sich nicht ernst Gute genommen? Gute Frage. Ja. Weißt du das vielleicht, Frank? Nee, ich weiß das auch nicht. So, diese auch noch. Da sind wir. Also, das heißt, ganz liebe Grüße gehen raus an das Podcast-Imperium. Wir freuen uns. Den Imperator selber. Ich bin gespannt, ob er es in seinem Terminkalender überhaupt einplanen kann. Ja. Und wir müssten unsere Hausaufgaben machen und das hieße genau. Dann im August wäre ja. Eventuell genau. Der nächste die Möglichkeit, mit uns zusammen hier in den niederen Gefilden der Pott-WG, lieber Sascha, eine Audioaufnahme zu tun, genau, zu machen, ja. Zu tun. Ja, wir haben ja entschieden, wieder auf den ersten Sonntag im Monat zu gehen, ja. Um den nach Möglichkeit auch einzuhalten, so wie heute. So wie heute, der erste Sonntag. Da hatte eine Südtiroler Band Schuld. Jo. Ja, gucken wir mal, ob es klappt. Im schlimmsten Fall muss die Losfedern einspringen für den Sascha. Ist das der richtige Account hier? Losferatu? Oder? Losferatu. Nee, das ist ein Fake-Account. Das ist der kleine böse Bruder. Ich weiß den Twitter-Nick nicht auswendig. Das ist die @dbclosfee. DBC großgeschrieben. DBC großgeschrieben und dann Losfee mit großem L. Ja, wer kann, der darf. @dbclosfee. Hui! Da ist sie vorbeigeruht. Yeah. Ja, so ist sie. Freut sich jetzt über jeden Follower, den ich dann da aufschlägt. Ja. Genau. Ja, wie schön. Prima. Da bin ich mal gespannt, wie das... Ja, vor allem mir gefällt das deswegen auch gut, weil ich weiß, dass der Sascha bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Ah. Dementsprechend denke ich, der hätte vielleicht die Möglichkeit, das alles technisch so abzusichern, das Ding tatsächlich wieder in eine Steckdose zu stopfen. Ja, den Herrn und Fernmeldetechniker hatte ich da auch schon. Naja. Und eventuell unter Zuhilfenahme eines großen C-Rohrs das notfalls zu beenden. Im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Fall, ja. Zu beenden, die ganze Geschichte. Schauen wir mal, ja. Was draus wird, was er ja, draus macht. Ja. Beim Ralf hätte ich es auch gern gesehen. Dann ja. Wäre es wahrscheinlich auch in Funktion und denn? Hätte direkt noch einen ja. Breitbandanschluss integriert. Und das heißt, dann kannst du aufklappen und reinsprechen. Genau. Hallo? Das erste Waffeleisen mit 5G. Ja, eigentlich hat das ja 5 Herzen, also 5H. 5 Herzen? Das wollte ja keiner. Dann machen sie 5G. Nee. Ja, ne. So ist das. Hole ich mir jetzt vor dem Quiz noch ein Bier oder danach? Oder ja, währenddessen. Jungs, wir können hier gerne auch eine kleine Pause machen, weil das Quiz, das sage ich euch, das hat es heute in sich, also da. Oha. Wie ihr mögt. Ich mag auch Bier, ja. Ja? Wollt ihr euch ein Bierchen holen gehen kurz? Dann kann ich nochmal die Fragen schon mal durchgehen, so im Kopf. Das machen wir jetzt so. Dann machen wir das mal einfach. Ja. Wir machen 5-Minuten-Päuschen. Wir machen ein 5-Minuten-Päuschen. Oder? Und spielen in der Zeit ein bisschen Slow Blues. Ja, und ich schneide das dann irgendwie zusammen. Oder 5 Minuten Schlagzeug in Betrieb haben. Nee, bitte nicht. Also, holt euch ein Bier. Bis gleich. Bis gleich. Machen wir aus dem Waffeleisen einen 5G Access Point. Ich habe geguckt, die Domain Wandernet ist noch frei. Ah, wandernet.com/everything. So, jo. Alle wieder da? Ja, ja, wunderbar. Du, ja. Ach, das war eine gute Idee mit dieser. Ja, das ist ja nix. Da konnte ich auch mein Korsett nochmal direkt wir neu richten. Ja, müssen ja hier nichts übers Knie brechen. Genau. Ah, ja, genau. Nochmal bei die Würstchen gucken, die wir dann mitnehmen zum Bob-Sommerfest. Die liegen schon im Kühlschrank und sagen, Yippie! Ah. Schon vorgekocht. Hoffentlich verschwinden die nicht noch vorher irgendwie. Das ist ja schon öfter mal passiert, dass Essen einfach verschwindet. Ja, das passiert. Das ist auch schon bei Getränken vorgekommen. Auch das? Ja, ist ja warm. Ja, Mama. Das stimmt. Ich muss so eine zweite Kühltasche kaufen. Eine für die Würstchen und eine für das Bier. Während der Fahrt nicht Durst leiden müssen. Nicht Wurst leiden. Zumindest einer von uns. Gut, dann sag ich herzlich willkommen zum Teil 2. Yay! Vom Backhauscast der Folge 28. Und ich sage herzlich willkommen bei unserem Quiz. That's funny, man. Danke. Ich fühle mich bestätigt. Ja. Passt auf, Jungs, folgendes. Vielleicht kennt ihr das. Manchmal ist das so, wenn man irgendwie so Nachrichten liest, hört oder schaut, dann kommt irgend so eine Meldung, was weiß ich. Promi XY ist mit seinem Auto vor eine Wand gefahren, ist ihm aber nichts passiert. Und das Erste, was du denkst, warte, der lebt noch? Oh, ja, das stimmt. Ja, gib es ja öfter mal, ne? Genau, das habe ich denkst, jetzt. Ja, was ist da los, ne? Die Idee habe ich mir ausgeliehen, die Idee, weil von dem hervorragenden Podcast Die Esel und Teddy Show, die haben das nämlich auch schon gemacht. Das heißt, meine Aufgabe war eigentlich nur, ein bisschen im Wikipedia rumzusurfen und nach Namen zu suchen, die mir so spontan eingefallen sind und zu schauen. Mhm. Ja, wie soll ich so schön sagen? Dead or alive? Das ist die große Frage heute. Ja. Und das Schöne ist an dem Spiel, das kann eigentlich jeder auch zu Hause selber machen, wenn du mal Besuch hast oder irgendwas. Mhm. Sogar relativ spontan. Und das ist insofern immer wieder neu, weil du dir natürlich selber überlegen kannst, in welche Sparte gehe ich denn schauen. Ne? Mhm. Also du kannst das machen zum Beispiel mit Tieren, ausgestorben oder nicht. Ne? Aha, okay. Galapagos, Schildkröte, was weiß ich. Und, ich habe für euch 3 Kategorien vorbereitet heute. Und zwar haben wir Kinderfilme und Kunstfiguren. Aha. Dann haben wir Film und Fernsehen als zweites. Und als drittes habe ich extra für euch Schlagzeuger als Kategorie, was bestimmt auch spannend werden könnte. Ne? Dead or Alive. Ja, genau. Und wer meinen Humor kennt, gerade mit euch beiden Dead or Alive zu spielen, ist mir heute ein sehr, sehr großes Vergnügen. Das war jetzt ein fast schon böser Insider. Also, pass auf, ich gebe euch ein Beispiel. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, das machen wir dann auch nicht, das streiche ich dann raus. Wäre zum Beispiel die Frage, Frank Zander, Dead or Alive? Alive. Markus? Bitte? Bitte? Frank Zander, lebt er noch oder lebt er nimmer? Der lebt noch. Der lebt noch. Das ist richtig. Geboren am 4. Februar 1942 in Berlin-Neukölln. Frank Zander heißt mit zweitem Vornamen wie? Ist jetzt außer der Konkurrenz? Nee, der heißt Kurt mit zweitem Nachnamen. Kurt? Ohne Helm und ohne Gurt. Der und einer seiner Hits ist, hier kommt Kurt ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt, der nicht quengelt und nicht murrt. Gérard und mein Lieblingssong. Ich weiß. Hat unter anderem hat er Synchronstimme gemacht für Asterix im Zeichentrickfilm. Asterix der Gallier und Sieg über Cäsar. So, in der Form, in dieser Art und Weise werden wir jetzt mal ein paar mehr oder weniger bekannte Menschen oder Figuren mal durchleuchten und es wird immer die Frage sein, lebt derjenige noch oder lebt er nicht? Ich fange bei der Nummer 1 an und sage Pippi Langstrumpf. Karin Inga Monika Nielsen heißt die Schauspielerin, die Pippi Langstrumpf gespielt hat. Die ist geboren am 4. Mai 1959. Die Frage an euch, lebt die Frau noch oder nicht? Ja, zumindest in der bunten von vorletzter Woche. Wieso muss ausgerechnet heute jemand dabei sein, der die bunte nächste Folge? Ich habe mir die ganze Mühe gemacht und dann sowas. Also bei so einer renommierten Quellenrecherche kann ich ja auch nur ja sagen. Kannst du auch nur ja sagen. Ja, ja. Sonst. Also hervorragend, ich kriege beide einen Punkt. Yay. Sie lebt noch. Juhu. 2009. Nahm sie an der schwedischen Version von Ich bin ein Star, holt mich hier raus teil. Boah. Und sie erreichte den 4. Platz. Ich weiß, das ist für viele Freunde von Pippi Langstrumpf wahrscheinlich völlig desillusionierend jetzt. Ich sollte das dieses Wort nicht sowas benutzen. Ja, teilnehmen. Aber egal. Ja. Aber ich weiß, vielleicht ist die schwedische Version ja lustiger als das, was wir kriegen. Man weiß es nicht. Bleiben zumindest wir mal, das, was wir hören. Ja, bleiben wir mal bei Astrid Lindgren und ich sag Michel aus Lönneberger. Der Schauspieler hieß Jan Olsson und ist geboren am 3. Juni 1962. Er sollte noch leben, ne? Michel! Der lebt noch. Der lebt noch? Das ist schon nur den noch scheuen, aber der lebt noch. Das ist ja irgendwo eingesperrt im Klo. Nee, nicht eingesperrt im Klo. Er lebt noch, er arbeitet heute aber als Systemtechniker in einer Computerfirma. Boah. Lehnt jeden Kontakt mit der Presse und der Öffentlichkeit einschließlich TV-Auftritten ab, weil er immer nur nach dem Michel befragt wird und nach den Holzfiguren und da nicht mehr mitmachen möchte. Jan Olsson. Und weil er den Pisspot doch nicht vom Kopf runter... Weil er die Suppenschüssel noch im Kopf hat. Das wissen wir nicht, weil es gibt ja keine aktuellen Fotos. Aber um in einer Computerfirma zu arbeiten, kannst du auch mit einer Schüssel um den Kopf. Ja. Ich weiß das. Manche tun das. Ja. Die Nummer 3. Willi von der Biene Maya. Es geht natürlich um die Zeichentrickfigur. Sehr schön. Es geht um die Stimme. Und zwar die Stimme von Willi war Eberhard Storek. Der ist geboren, das gebe ich euch mit als Hilfe, am 13. März 1933. Die Frage an euch, lebt er noch oder lebt er nicht mehr? Die Stimme von Willi. 33, ja gut, dann nein. Schon ein paar Lenze runter. Ich würde sagen, nein. Ihr sagt beide nein? Mm. Und ja. Ihr beide. Was jetzt? Ja. Nein, ja, doch. Keine Oder-Fragen. Ihr habt recht, er lebt leider nicht mehr. Er hat aber vielleicht ganz nett auch seine Stimme gegeben, Snorre von Vicky und die starken Männer. Ach, das ist der auch. Ja, und hätte ich nicht vermutet, aber auch sehr, sehr schön, dem dänischen Koch aus der Muppet Show. Ach. Ja, cool. Das hat er so noch als Projekt gehabt. Und was ich auch ganz interessant fand, weil ich ja auch mit ihm nur den Willi eigentlich verbinde, dieses leicht quäkige, vorpubertäre Hummel. Der hat unter anderem Dialogbuch und Regie für die Synchronfassung von Magnum geschrieben und gemacht. Ah, das heißt, okay. Er hat da für die deutsche Synchronfassung dafür gesorgt, dass die Dialoge einigermaßen passend auf die Mundbewegungen der Schauspieler. Und warum hat er nicht Higgins synchronisiert? Das wäre vielleicht zu lustig gewesen, das weiß ich nicht. Tom Selleck, der einzige Tom Mann, Selleck. Dem ein Schnäuzer wirklich steht. Das ist nicht nur der Einzige, das stimmt nicht. Mein Name ist Earl. Ich möchte darauf hinweisen, ich war Gast in einem Podcast. Dinge von Interesse, sehr schön. Obwohl dem Horst Lichter steht sein Schnäuzer auch gut, finde ich. Ja, gibt mehrere. Ich, uns Horst. Burt Reynolds habe ich noch gehört, wäre auch ein Kandidat, der das tragen kann. Ja. Ach, ja, stimmt. Der kann. Das stimmt. Na, ja. Bleiben wir diesem kleinen Universum. Welch schöner Wortwitz, der musste sein. Universum, meinte ich natürlich. Die Biene Maya selber wurde gesprochen von Scarlett Lubowski. Die ist geboren am 8. März 1965. jetzt kommt ihr. Lebt die ja, das wäre ein Jammer, wenn die schon verstorben wäre. Guck mal, die ist ja mal gerade mal ein paar Jahre älter wie meine Einnahme. Ich denke auch, sie sollte leben. Ja. Sie sollte leben. Und das tut sie auch, da habt ihr recht. Sie lebt. Und man kann sie seit dem Jahr 2000 in den Pokémon-Filmen 1 bis 3, 8 bis 9 und 11 bis 14 als Jessie hören. Ja, das ist alle noch in Lohn und Brot. Und als letzter aus dieser Reihe, der Flip von der Biene Maya. Die Stimme, Manfred Lichtenfeld. Der ist geboren am 6. Mai 1925 in Kiel. Hat der irgendeine Ähnlichkeit mit dem Flip? Also optisch, oder? Ja, so Spindeldürr mit Zylinder auf. Nein, aber ich glaube, er hat Ähnlichkeit mit einer anderen Figur, die er auch synchronisiert, aber die erzähle ich euch später, wer das ist. Ja. So, jetzt ist erstmal die Frage, was ist mit dem Manfred Lichtenfeld? Lebt er noch oder nicht? Der ist jetzt ein bisschen über 70. Was? Der 25 geboren ist, ist der über 90? Der ist 25 geboren, ich habe 45 verstanden. Ja, nee, dann. Ja, ich glaube, der moderiert jetzt woanders. Du glaubst, der moderiert woanders. Sehr schön. Frank? Ja, würde ich auch so sehen. Würdest du auch so sehen. Ja, ja. Seht ihr natürlich auch richtig, der ist gestorben am 19. Januar 1997, hat aber in seinem Portfolio, was er noch synchronisiert hat, folgende Legende fast schon zu bieten, nämlich den nörgelnden Loge-Opa Stettler aus der Muppet Show. Ah, sehr schön. Guck mal. Ja, und das ist so ein ganzes Team. Die sind alle, das habe ich jetzt gelernt bei dieser ganzen Recherche, dieser Manfred Lichtenfeld und auch der Eberhard Storek hier von der Biene Maya, die haben sich bei diversen Produktionen getroffen, unter anderem halt auch in der Muppet Show, da waren sie beide dabei und Ogi und die Kakerlaken und hast du nicht gesehen, ist ach, das ist ja witzig. Ist es wert auf Entschuldigung, auf Wikipedia mal zu schauen. Ja. Da stehen die ganzen ja. Da ist die Frage, ob die das immer so miteinander synchronisieren oder ob das irgendwie immer einzeln eingesprochen wird, aber. Ja, das ist halt der. Spannend ist das schon, ne? Ja, das ist halt der, der hier für Magnum diese Synchronfassung, Dialog, Regie gemacht hat. Der hatte halt so ein ganzes Team. Da war unter anderem auch die Stimme vom Flip halt mit dabei. Ach, krass. Naja, aber sie kennen sie scheinbar alle. Ja. Das ist ja cool. Gut, gehen wir mal ein bisschen vom Zeichentrick weg und machen wir mal so was Richtung Film und Fernsehen. Und hier natürlich, um es ein bisschen spannender zu machen, gehen wir in die etwas älteren Filme. Und an der Platz Nummer 6 hätte ich hier stehen Lieselotte Pulver. Lilo. Die ist geboren am 11. Oktober 1929 in Bern. Die Frage an euch, lebt die Lieselotte Pulver noch oder nicht? Also normalerweise hätte mir sowas auf einer normalen Startseite im Internet gewahr werden sollen. Deshalb sage ich, sie lebt noch. Ja, also mir ist das auch nicht anders bekannt, aber es kann ja auch schon mal sein, wo ich jetzt mein Bunte-Abo neulich gekündigt habe. Das genau da passiert. Also Doris Day ist gerade erst verstorben. Also das ja, die war ist auch relativ genau leise eigentlich. Die ganze die Lilo Pulver. Die Lilo Pulver hat aber in der Sesamstraße. Die hat in der Sesamstraße gespielt. Das doppelte Lottchen. Ja, genau. Einer vielleicht der bekannteren Filme. Also Markus sagt ja, ich sag jetzt mal, die ist klammheimlich von uns gegangen. Du sagst, die ist schon verstorben. Lieselotte Pulver lebt heute in einer Berner Seniorenresidenz. Boah. Und sie lebt noch. Ja. Sagenhaft. Ja, in ihrer Autobiografie, die einen sehr schönen Namen hat, wie ich finde, ihre Autobiografie heißt nämlich »Wenn man trotzdem lacht«. Ja, von 1993 bereut Lieselotte Pulver ihre vertragrechtlich bzw. gesundheitlich bedingten Absagen vieler versprechenden Rollenangebote. Sie hätte unter anderem in der internationalen Produktion Ben Hur zusammen mit Charlton Heston spielen können. Och. Ja, das wusste ich nicht. Und weil ich weiß, dass der Frank und ich einen ganz besonderen Bezug zu dem Film Ben Hur haben. Ja, ja. Und ich heute die auf jeden Fall noch mit auf den Weg gehen. Kannst wir haben sehen, den ja. Ja. Als wir gehören ja zu den wenigen, die den nonstop gucken können, ohne zur Toilette zu gehen. Ja. Das war ja Pflichtprogramm. Das guckt ihr tagsüber. Wir gucken nach 3. Nach der Lehrung, ja. Na, genau. Nach 3 Uhr hat sich herausgestellt, ist Jans Jut das zu tun. Jo, ja, das heißt, der Markus führt dann jetzt mit einem Punkt an der Stelle, aber bis ja noch nicht aller Tage Abend. Es kommen ja auch eine ganze Reihe Schlagzeuger nachher. Kommen wir zu jemand anders, der ja auch ein bisschen mit Musik zu tun hat. Peter Kraus ist geboren am 18. März 1939 in München. Die Frage an euch, lebt er noch oder nicht? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ein klares Ja vom Markus und ein, würde ich auch sagen, vom Frank. Das stimmt, der lebt natürlich noch. Ich glaube, das hätten wir mitgekriegt, Frank, wenn da was passiert gewesen wäre. Ja. Weil ja, unsere Mutter nämlich sehr großer Peter Kraus-Fan ist. Im Backhaus, im Stammhaus, wahrscheinlich die schwarze Fahne aus dem Fenster jagen. Wahrscheinlich würde das sogar dann ins WhatsApp reinschwappen wahrscheinlich oder so. Die Peter Kraus-Woche im Ersten hätte selbst ich mitbekommen. Ja, genau. Also die erfolgreichste Veröffentlichung von Peter Kraus ist die Single Sugar Baby mit rund 600.000 verkauften Einheiten. Das aktuelle Album heißt Zeitsprung von 2014 und 2014 hat auch die offizielle Abschiedstournee stattgefunden. Das heißt nichts. Ja, das heißt immer nichts, das ist richtig. Die Stones kommen auch wieder nächstes Jahr. Und das Album, das aktuelle, ist so ein Ding, da hat er irgendwie aus dem Jahr 2014 die Hits, die da aktuell waren, in Swing nochmal neu eingespielt. Was unter anderem hier, ich muss eben kurz die Welt retten oder so Zeug da gedönt. Ja, ob das was taucht oder nicht, Geschmäcker sind unterschiedlich. Überlassen wir dem geneigten Fan. Genau, das kann ich für sich. Genau. Ja, wo Peter Kraus ist, ist wer nicht weit? Petra Krause? Petra Krause. Nee. Bob Marley. Conny Frobes. Ja, stimmt. Conny Frobes. Ja, geboren am 28. Oktober 1943. Bekannt aus so wunderbaren Filmen wie Wendy Conny mit dem Peter oder Hula Hop Conny oder Wenn das mein großer Bruder wüsste. Wenn man so Filme dreht, lebt man dann noch. Wenn das mein großer Bruder wüsste. Ja. Hula Hopp, Hula Hopp. Ich habe keinen großen Bruder. Conny Frobes. Soweit du weißt. Ja. Nee, ich glaube, die lebt noch. Ich würde sagen, die lebt noch. Ja, sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Ist 2017 mit dem Berliner Bär, das ist ein Preis der Berliner Zeitung, ein Kulturpreis ausgezeichnet worden. Ja. Also, da ist das von der Zeitung. Da kommt scheinbar nichts dran. Ist ja gar nicht von der Venus. Na gut. Auf Platz 10, Georg Tormalla. Oh, der... Von dem hat man lange nichts mehr gehört. Ich glaube, der ist verstorben. Ja, ich glaube auch. Das ist richtig. Der ist aber auch schon im Februar 1915 geboren. Also das wäre jetzt ein bisschen spooky. Der ist aber, glaube ich, schon ein paar Jahre tot. Ja, der ist gestorben am 25. August 1999 hier in Starnberg am See. Kannst du mal sehen. Ja, gut, genau. 103. Ganz ehrlich, ich habe jetzt noch eine Prüfung. Altenpflegeprüfung abgenommen. Die Bewohnerin war da nicht weit von weg. Also das gibt's schon noch mal hier und da, dass die Leute so alt werden. Ich kann mich erinnern. Das weiß ich nicht bei. Ist eher ungewöhnlich, würde ich sagen, oder? Ein Schauspieler, je nachdem. Ja, das ist schon selten. Das ist schon so. Bekannt. Ja. Ich kann mich an eine Meldung erinnern, dass Jopi Heesters mit 103 Rauchen wieder angefangen hat. Also, der Typ war Rock'n'Roll pur. Unvermisslich. Also bekannt ist er auf jeden Fall, weil er die deutsche Stimme von Jack Lemmon und Peter Sellers war, lange Zeit. Also genau. Rosa-Rote Panther und Jack Lemmon mit Walter Matthau, diese ganzen Geschichten, ne, wo die beiden sich immer gegenseitig auf den Fuß treten oder irgendwas. Ja, genau. Auch interessant fand ich die Information, die Schauspielerin Simone Tomalla, die man vielleicht aus dem Tatort Leipzig kennt, die ist nicht mit ihm verwandt. Ach, guck da. Oder aus der Felddienstwerbung. Ja, oder aus der oder wenn man Schalke-Fan ist. Ja. Auch das. Das fand ich nicht anfassen, sondern so austrinken, oder wie war das? Kann sein. Ein anderer Schauspieler, den ich sehr mag, der immer so in Filmen mit Peter Alexander immer mit dabei war und eigentlich auch immer so die, sag ich mal, die lustigere Rolle oft hatte, Gunther Philipp. Der Gunther Philipp, ach du liebe Zeit. Ich glaube, der ist tot. Also auch lange nichts gehört. Deswegen, ja. Ja, ich würde auch fast sagen, der ist verstorben. Da hatte ich noch kein Bund-Abo. Also. Also, was sagt ihr beide? Ja, ich würde sagen, er ist verstorben. Verstorben. Ja, ist richtig. Und auch schon länger. Also 2. Oktober 2003. Hat aber erstaunlich an 147 Filmen mitgewirkt. Wahnsinn. Die waren richtig fleißig, die Jungs. Und er hat 14 Jahre lang den österreichischen Rekord im 100 Meter Brustschwimmen gehalten. Was? Da, ne? Das ist ja ein Hit. Wikipedia macht Spaß manchmal, also mir. Ja, ja, das ist ja interessant. Den österreichischen Rekord, 100 Meter Brustschwimmen. Ja. Krass. Ja, also ich mag so Filme, ja. Das ist ja, ich, ja, das Peter Alexander Filme ja, das, ja eh. Das immer gerne mal genommen. Gut, damit steht es aktuell 7-8 für den Markus. So, und jetzt bin ich gespannt. Das jetzt kommen wir denkbar knapp. Zur Kategorie Schlagzeuger. Jetzt schauen wir doch mal. Ich hab noch eine Bonusfrage vorbereitet, mit der Frank zu ausgleichen kann. Ja, das ist gut. Bring your own quiz. Also, wie sagt der Kölner Schlagzeuger? Ne? Schlagzeuger. Das ist auch wieder eins der Worte, wo man zwei Varianten des G kennenlernen kann. So ähnlich wie in Flugzeugträger, wo alle drei Varianten des G enthalten. Das ist korrekt. Schlagzeuger. Gut, jetzt sind wir gespannt. Jetzt seid ihr gespannt. Also, Tommy Engel. wir gehen jetzt doch wie soll ich sagen, internationaleren Bereich. Ich wollte schon gerade sagen, seriöse Schlagzeuger. Ja. Dann sag mir jetzt die zwei natürlich, und dann war das. Jetzt wär natürlich interessant, ob Tommy Engel noch lebt. Das weiß ja auch keiner. Der lebt. Letztens noch im Waschsalon gesehen. Ja. Nee, im Regen, beim Moped. Gut, ich fange mal an. Mick Fleetwood, geboren 24. Juni 1947, Schlagzeuger der Band Fleetwood Mac. Mac, ja. So, jetzt kommt ihr. Lebt er noch oder spielt er noch? Das ist die Frage. Ob er noch spielt, war ja nicht die Frage. Spielt ist nicht die Frage. Es geht darum, ob er noch lebt. Die meisten, die leben, spielen auch noch, außer Phil Collins, der spielt nimmer. Ja, lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. War gerade in München. Ich habe einen Blick drauf geworfen. Ja. Mist, Fleetwood Mac war nie ein Gala-Thema. Nee. Fleetwood Mac, geboren 1947. Frau im Spiegel. So, ich sag mal, der lebt noch. Ich glaube, das wäre auch bekannt geworden. Der lebt noch. Das ist richtig. Der lebt noch. Was ihr vielleicht nicht wisst, was spielt ich aber weiß. Noch? Der spielt auch noch. Und er hatte einen Gastauftritt in der Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert. Nee. In der Episode Andere Sterne, andere Sitten. Da spielt er irgend so einen außerirdischen Fischkopf. Man erkennt ihn nicht, aber ich hab den Link auf das Foto. Mhm. Und was sie auch ganz nett fand, er ist verheiratet mit Jenny Boyd. Das ist die Schwester von Patty Boyd. Und die war sowohl mit George Harrison wie auch mit Eric Clapton verheiratet. Das heißt, die drei sind irgend so eine Art Schwippschwager-Trio. Schwippschwager-Trio. Ja, wusste ich auch nicht. Aber cool. Haben wir wieder ein bisschen was gelernt. Nummer 13. Mitch Mitchell. Bandmitglied und Schlagzeuger der Jimi Hendrix Experience. Mhm. Ist geboren am 9. Juli 1947 in London. Lebt noch. Puh. Schwer zu sagen. Mitch Mitchell. Markus ja, sagt, lebt noch. Ich sag mal so, der ist ja, also ich kenne ihn ja wirklich nur von Hendrix, sonst wüsste ich gar nicht, wo der nochmal. Oder der ist schon so lange tot. Ihr müsst euch entscheiden. Ich weiß es. Also ich behaupte mal, dass der nicht mehr lebt. Ich sage, er lebt. Frank sagt, er lebt nimmer. Und der Markus sagt, er lebt noch. Und Wikipedia sagt, Mitchell wurde am 12. November 2008 in einem Hotelzimmer in Portland im US-Bundesstaat Oregon tot aufgefunden. Oh. Der lebt nicht mehr. Nach dem Tod von Jimi Hendrix am 18. September 1970 war er nur noch als Session- und Studiomusiker tätig und ist nie wieder live auf eine Bühne gegangen. So, jetzt wird's endlich wieder spannend. Ja, man hat auch von dem nichts mehr gehört danach. Jetzt steht das 9-10. Und wir machen mal weiter mit Stuart Copeland, seines Zeichens Drummer bei The Police. Der ist geboren am 16. Juli 1952. Ja, ich würde auch sagen, der lebt noch. Markus hat auch schon gesagt, der lebt noch, oder? Ja, Stand Juni, danach habe ich keine Zeitung mehr gelesen. Stand Juni. Der lebt natürlich noch, das ist richtig. Und der hat unter anderem neben seinen ganzen Musikprojekten auch viel Filmmusik gemacht. Und da ist mir besonders aufgefallen, 1993 hat er die Filmmusik zu dem Babylon 5 Film Die Zusammenkunft gemacht. Aha. Ein lieben Gruß an den Grauen Rat an der das Stelle. Das ist aber jetzt ganz unterschwellig. Ja, und Frank, für uns zwar ist auch was Schönes dabei. Copeland komponierte auch die Musik für die Live-Show Ben Hur Live, die im Herbst 2009 in Europa aufgeführt wurde. Also, du siehst, dann mit dem Wagen rennen. Herrlich. Jetzt stell dir vor, Stuart Copeland am Schlagzeug, Lieselotte Pulver auf einem fahrenden Wagen mit Pferden davor, Charlton Heston mit seiner ganzen Armee von schwer bewaffneten Jungs in seiner Rifle Association, Dinge, die keine Ahnung haben, wie man mit Waffen umgeht, und das live in Europa. Ja, und dann kommt Peter Alexander im Smoking vorbei. Dann hätte ich Angst. Okay. Ja, da geht schon einiges zusammen, wenn man möchte. Wie witzig. Auf Platz 15. Ohne weiteren Kommentar, Ginger Baker, Drummer von Cream. Mm. Geboren am 19. August 1939. So. Also, ich meine nicht gewusst. Ich kann auch der nur war warten. Jetzt zu Lebzeiten schon nicht so ganz lebendig. Ich behaupte mal, der lebt noch. Du sagst, der lebt noch, ja. Was ja. Sagt denn der? Sagt denn ich würde sagen, der lebt noch. Da sage ich nein. Du sagst, der lebt nimmer. Damit steht es jetzt 12-12, weil Ginger Baker lebt noch, hat 2014 sein aktuelles Soloalbum aufgenommen. Das heißt Why. Das ist eine Jazz-Blues-Rock-Scheibe. Ich traue mich gar nicht zu sagen, wer da alles Gitarre spielt. Ja, da sind alle dabei. Also, wer da mal Interesse hat, reinzuhören, lohnt ja. Bestimmt. Ja, bring so. Mit am Wochenende. Ja, ich schau mal. Ich hab's, glaube ich, irgendwo rumfliegen. Mit der Nummer 16. Ich denke, die Antwort wisst ihr, aber bei einer Aufzählung von Schlagzeugern darf er nicht fehlen. John Bonham, seines Zeichens Schlagzeuger von Led Zeppelin. Rock'n'Roll tot. Ja, schon länger auch, ne? Ja. Schon länger. Geboren im Mai 1948, gestorben September 1980. Am 31. März 2016 veröffentlicht die Redaktion der Rolling Stone eine Liste der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten, auf denen er den ersten Platz belegt. Zu Recht. Das höre ich immer wieder, ja. Das finde ich immer wieder auch interessant. John Bonham starb in der Nacht vom 24. auf den 25. September 1980 stark alkoholisiert durch Ersticken am eigenen Erbrochenen im Haus von Jimmy Page, wo die Proben für die nächste Led Zeppelin-Tour stattfinden sollten. Ja, es ist nicht wie gut der, aufgepasst auf ihn. Wie der Markus schon gesagt hat, man muss auf seine Schlagzeuger immer ein bisschen Acht geben. Ja, nee, du musst dir nur das Saufen wegnehmen. Ja, genau. Und ansonsten dreht man die schön auf der Seite, Decke in den Rücken. Ja, aber da waren die damals, da sind waren die schon immer schwach irgendwie mit, ne? Das, die, ja, die ich weiß auch nicht. Die irgendwie, da können wir eine ganze Reihe. Ein stabiles Seitengelage. Genau. Stabiles Seitengelage. Hat schon so manchem geholfen. Warum ist der zu Recht die Nummer 1? Weil der ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Led Zeppelin Rockmusik ist. Ja. Und John Bonham kam eigentlich eher hier so aus der Ecke Gene Krupa und so. Also diese ganzen Jazzer, Swinger. Mhm. Und war eigentlich der erste bekannte, berühmte, ne? Der diese Elemente auch mit reingebaut hat in eben Rockmusik. Mhm. Es gibt auf YouTube ein 10-Minuten-Ding, warum ist Bond so der beste Drummer, so sinngemäß, kann man relativ schnell googeln. Da wird es ganz gut erklärt. Der hat zum Beispiel, ob er es erfunden hat, keine Ahnung, hör dir mal die Bassdrum an auf den Zeppelin-Songs, der spielt immer mit der Gitarre, nicht mit dem Bass. Mhm. Okay. Das Phänomen kenne ich. Ja, das, die Band, die Klaus und ich gestartet haben, die hatten über Jahre keinen Bass. Du musstest mit der Gitarre spielen. Ja, gut. Der hat halt letzten Endes hat er so als erster gelebt, eigentlich letztendlich, ne? Rock'n'Roll-Drums. Ja. Auf Platz 2, auf Platz 2 dieser Liste von den 100 Besten ist auch nicht schwer zu erraten, Keith Moon. Ja, und da bin ich mir halt nie sicher, in welcher Reihenfolge ich das sehen möchte. Ja, das ist, glaube ich, dann die Geschmacksfrage, ob du die Wu oder ob du Zepp mehr magst. Ich finde dieses Chaotische, was der macht, einfach so schon wieder genial. Lass es mich so sagen. Won't Get Fooled Again war die Nummer, mit der ich am meisten Probleme hatte bei den Vorbereitungen jetzt für die. Ja. Sagt auch was aus, ne? So, damit steht's 13-13 auf meiner Platz 17 hier steht Ian Paice. Geboren am 29. Juni 1948. Der lebt auch. Der lebt doch noch, ja. Ich meine auch. Ian Paice. Ja, natürlich lebt er. Sonst hätte Paice eine Woche zugemacht. Also der letzte zu verzeichnende Abgang bei Deep Purple war, glaube ich, John Lord. Das ist der Keyboarder, wenn ich das richtig weiß. Ne? Ja, vor ein paar Jahren. Ja, und Ian Paice ist Drummer und Gründungsmitglied bei Deep Purple und als einziger Musiker bisher auf jedem Album dabei gewesen. Das Linkshänder. Ja, dem wird Studio. Nein. Genau. Das letzte Album erschien im Jahr 2017 und heißt Infinity. Mhm. Das hätte ich zum Beispiel gar nicht mitgekriegt. Nee, ich auch nicht. Ich habe es deshalb auch nicht gehört. Ja, die letzte 2017 Infinity. Kann man mal reinhören. Auf Platz 18 ist ein Session-Drummer. Der nennt sich Cozy Pole. Ich weiß nicht, ob den einer von euch überhaupt kennt, aber er kennt die Bands, mit denen er gespielt hat. Gary Moore, Black Sabbath, Jeff Beck, Brian May Group, Indie Miles, den Roger Daltrey, sämtliche Soloplatten. Robert Plant, alle Soloplatten hat er mitgespielt. Geboren wurde der junge Mann am 29. Dezember 1947. Und ist, ich lege mich fest, vor relativ genau 20 Jahren verstorben. Er hat sich mit einem Saab 9.5 Turbo auf einer britischen Autobahn irgendwo drum gewickelt oder so. Ja, okay. Da wäre ich ja jetzt bescheuert, wenn ich sagen würde, der lebt noch und spielt bei Peter Maffay. Also für die Antwort kriegst du fast hier ein Fleißsternchen, lieber Markus. Gibst du immer noch Punkt mehr, bitte? Das stimmt nämlich, der ist am 5. April. Nein, das ist gar nicht so schwer, weil ich natürlich auf dem einen oder anderen Trommler folge. Ja. Und dieses Jahr war Cozy Powell Bash in England, das ist noch nicht so lange her. Zum 20. Todestag. Genau, und der ist tatsächlich bei einem Autounfall verunglückt, während er gerade mit seiner Freundin telefoniert hat. Die Kontrolle über sein Auto verloren und dann war das. So kann das auch. Ja, und dann jetzt immer Handy, ja, hatte James Dean ein Handy. Der hatte eine Flasche Whisky dafür. Und ein Auto. Ja, und jetzt connecting the dots. Genau. So. Und der Vollständigkeit halber darf einer nicht fehlen. Und das ist Jeff Porcaro, aber das wisst ihr wahrscheinlich. 1. April 1954 geboren. Es steht nebenbei 15 zu 15. Ich kann sogar das ungefähre Jahr angehen. Genau. Ja, komm, dann mal. Okay. Wer näher dran ist am Todesjahr? Du darfst anfangen, Frank. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt sowieso gesagt, der lebt noch. Aber bei 54 ist man ja nicht so alt. Aber ich entnehme mal so den Kontext, wo er nicht mehr ganz lebendig ist. Deshalb sage ich ja, der Punkt gibt's. Also ich sage, der lebt noch. So, fertig. Okay. Ja. Jeff Porcaro ist gestorben, offiziell an irgendwas im Garten. Gartenzeugs, ja. Allergie. Das muss gewesen sein, 91, 92 die Ecke. 5. August 1992, das stimmt. Die Geschichte ist folgende. Angeblich hat er in seinem Garten Pestizide versprüht, ohne Mundschutz, ohne alles. Dabei fleißig geraucht und noch was getrunken. Und als Todesursache wurde der Verschluss des Herzkranzgefäßes festgestellt. Wir alle haben unseren Garten Backstage dabei. Das ist für uns gang und gäbe. Genau. Interessante Information fand ich, dass sein Name sowohl auf den meistverkauften Musikalben wie auf den meistverkauften Doppelalben der Musikgeschichte geführt wird. Das Doppelalbum The Wall von Pink Floyd, da spielt er den 5/4 beziehungsweise 9/8 Rhythmus von Mother von dem Lied. Aha. Und auf Thriller spielt er den Song Beat It ein. Und deswegen ist er da namentlich erwähnt. Ich glaube, in der Zeit war manchmal habe ich das Gefühl, der hat so in den späten 80ern überhaupt kein Tageslicht gesehen, weil er nur im Studio saß. Ja, der war sehr fleißig. Der spielt auf tausenden Platten. Es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll, die mehr eingespielt haben. Es ist ein Wunder, dass er für Toto überhaupt noch Zeit gefunden hat. Aber ist zum Beispiel auch interessant, wenn zum Beispiel Simon Phillips, einer der besten Schlagzeuger der Welt, sind uns, glaube ich, einig, Frank, ne? Ja, ja. Wenn der Rosanna spielt, das klingt scheiße. Tut mir leid. Ja, weil er das technisch perfekt macht. Und genau da liegt das Problem. Also Porcaro war, den hörst du schon ein bisschen raus. Der hatte auch eine gewisse Attitude und der hat auch eine gewisse Coolness. Es gibt auf YouTube ein geiles Ding, da sitzt er dann bei Berkeley, wo der da dozentiert, egal. Wo die dann auch sagen, hey, jetzt kannst du Fragen stellen. Ja, was mache ich denn im Studio? Sagt er, pass mal auf. Wenn du im Studio gehst, baust du deinen Schlagzeuger auf. Den Tontechniker soll gefälligst aufnehmen, was du spielst. Das ist dein Job. Es ist nicht dein Job, den Schlagzeug so zu stimmen, damit der keine Arbeit hat. So sinngemäß zusammengefasst. Sehr gut. Muss ich mal angucken. Ist ziemlich interessant, was der da sonst noch so erzählt. Das ist so aus den 80ern. Mm. Ja, cool. Ja, damit wäre ich durch mit meinen. Wie steht's denn jetzt eigentlich? Probanden und der Meister hat gewonnen mit 16 zu 15 Punkten. Glückwunsch, mein Lieber. Ja, hab immer gleich, egal. Trotzdem, die Frage stelle ich noch. Ist jetzt eine Gitarristenfrage, der Fairness halber. Klaus, jetzt bist du dran. Ist aber nicht Dead or Alive. Es muss einen Namen erraten. Eine Band würde mir schon reichen. Oh Gott. Und zwar einer der bekanntesten Rocksänger und Gitarristen, hat insgesamt über 35 Millionen Alben verkauft, könnte man kennen. Und zwar begab es sich, dass dieser Künstler an einer Reality-Show teilgenommen hat, im Fernsehen, und hat sich da mit einer Kettensäge verletzt und wurde mit 40 Stichen genäht. Wer war das? Es gibt eigentlich nur einen. Was? Injured while filming a reality series, Wild Man of Rock returns to set following morning. Suffered a similar injury about a decade ago. Requires 40 stitches after chainsaw accident. Ey, das kann nur einen geben. Kann man es nicht. Ted Nugent, wer sonst? Oh Mann. Der Typ ist so bescheuert. Aber ja, da siehst du es auch wieder. Aber ne? Wer drückt dem denn auch eine Kettensäge in die Hand, sag mal? Ja. Ich, wie du mit dem Quiz anfängst, fiel mir das gerade ein. Ich denke, also, ich irgendwann das noch mal das noch mal. Weil das ist halt, der Typ ist halt der komplette Vollidiot, aber Genie, ne? Aber das ist halt so. Die Feierabend. Hand in Hand, komischerweise. Das ist ja da, die Feierabendkampagne der Finanzbeamten bringt halt eben kein Album raus wie Jones Garage oder Appetite for Destruction. Also, das war Dead or Alive. Verrückt. Kann man gerne auch mal zu Hause spielen, wenn er Lust dran hat. Ja, cool. Ja. Kann man auch von Bon Jovi hören. Ja. Ich hätte unter Sonstiges noch gehabt, Jesus von Nazareth, aber da ist man sich nicht so einig, deswegen habe ich die gestrichen, die Frage. Ja, vor allen Dingen, das wechselt ja jedes Jahr. So. Damit bin ich raus. Mit der Kategorie Schauspiel. Und ich habe die Führung unter Sonstiges. Dead or Alive kommt auf den Fragemonat an. Ja. Ah, genau. Sehr, sehr geil. Ja, es sei denn, er spielt bei Dallas mit, dann macht es wieder Sinn. Ja, da brauchst du aber eine Dusche. Ja, schön. Habt ihr schön gemacht, habt ihr doch viel gewusst. Cool. Ja, so ganz herzlichen Dank für die Vorbereitung. Sehr schön, ja. Dankeschön. Wie gesagt, wieder ein schöner Quiz. Esel und Teddy Show, die haben das auch schon mal so gemacht. Die fand ich so toll, die Idee. Da dachte ich, das muss ich auch mal mir was raussuchen, ein paar Sachen. Also da nochmal ein herzliches Dank. Falls jemand hört, der es hört und der die Jungs kennt. Genau. Die hören das hier bestimmt so. Dankeschön. Egal. Ja. Wir sagen dann Dankeschön. Haben wir die Sache. Ja. Hier noch ein Quiz-Tipp. Wenn du ein Quiz machen willst und bist allein, ja, dann stellst du dich in den Vorraum von der Bank, wo die Geldautomaten stehen, und machst PIN-Raten. 4711, stimmt das? 0815-4711. Lassen Sie mich mal versuchen. Genau. Lassen Sie doch mal das Kind nach vorne. Lassen Sie mich, nur dreimal. Ja. Genau. Ich schaff das. Ja, auch ein schönes Quiz, was Klaus und ich letztens praktiziert haben, war Essen raten. Oh ja, stimmt. Was essen Menschen, was bestellen Menschen, die ein Lokal betreten? Also das war echt großartig. Wir haben das irgendwie nach dem vierten Bier entwickelt, dieses Spiel. Oder dem, ich weiß nicht, ist auch jetzt egal. Doch, schon so früh. Tun da ja auch nichts zur Sache. Dass wir geguckt haben, so, wer kommt jetzt hier neu in die Location? Wie sind die drauf? Was bestellen die jetzt für ein Essen? Und dann haben wir uns ausgemalt, warum sind die überhaupt da? Die einen hatten Hochzeitstag, haben wir so festgelegt. Ne? Das war ganz klar. Und nicht den ersten. Das war echt so super. Das war echt so klasse. Die bestellen ihr Essen. Hatten wir auch richtig geraten. Ne? Sie Salat, er Pizza. Und er sagt die ganze, er sagt kein Wort. Selbst als die Kellnerin ein Glas Wein serviert und direkt über den Tisch querschüttet, der sagt kein Wort. Kaum hatte der die Pizza aufgefressen, wurde er gesprächig. Der war aber so weit von unterzuckert. Ich sage erst was, wenn ich was gegessen habe. Oh, der war echt klasse. Das stimmt, ja. Ja, und die Dorfjugend war auch da. Ja, genau. Ja, andere brauchen zwei Bier, eher eine Pizza. Ja. Ich krieg Döner, Alter. Ist auch nominiert zum Spiel des Jahres 2019. Genau. Ja. In der vor allen Dingen die Gesellschaft spielen. Ja. Vor allem, das kann man ja auch auf verschiedenen Leveln spielen. Ne? Also Anfänger gehen ins Oktoberfest, das ist nicht ganz schwierig. Das stimmt, ja, genau. Getränkeraten. Ja. Getränkeraten. Der nimmt bestimmt eine Apfelsaftschorle. Wir sind die mit dem Bier. Ja. Schon der 18. ohne Kümmerling, Menno. Ja, das war auch ein schönes Spiel. Darf man sagen, ne? Bürgers. Im Burgers, ja. Ja, genau. Natürlich darf man das sagen. Hm. kann man, hier werden Sie geraten. Hier werden Sie geraten, genau. Eine Rating-Agentur. Genau. Wie ist denn heute das Rating? Oh. Schon zweimal daneben gelegen. Ja, gut, Jungs. Ja. Da würde ich meinen. Jetzt geht doch fürs Bett zweimal daneben gelegen. Ich habe soweit für heute nichts mehr zum Besten zu geben, eigentlich. Nein. Nein. Außer vielleicht noch aufzuklären, wo das mit dem Wässern wie ein Reisfeld herkommt. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Das stimmt. Wir haben ja auch einen neuen Sport entwickelt. Ja, stimmt. Ein Sport mit CH, sagt man bei uns. Nämlich Wasser zu trinken. Wasser trinken. Das ist ganz wichtig. Und als ich im Studium war, da haben wir auch viel Wasser getrunken. Und das musste dann auch raus. Und einer Dozentin ist das so auf den Geist gegangen, dass die irgendwann aufgemuckt hat und dann gesagt hat, Sie müssen sich nicht wundern, wenn Sie sich wässern wie ein Reisfeld, dass das auch alles aus Ihnen heraus will. Ja. Es gibt da übrigens hier Ausredensucher, aufgepasst. Ich war mal auf irgendeinem Konzert so Backstage, da stehst du da an der Urinalmeile. Da kommt so einer rein, so Gaumel, muss schon abstützen an der Wand, arbeitet, dreht sich und sagt, do you know I'm drinking? It's a great feeling when it comes back. Na, frei auf Kölsch übersetzt, das lasse ich mir noch ins den Kopf gehen. Ja. Nachts um drei. Nachts um drei. Nachts um drei. Why does it hurt when I... Ja. Dann. So viel dazu. Dann schließt sich für heute das Adventskalendertürchen des Backhauscasts. Es ist schon wieder so weit. Ach, wer hat an der Uhr gedreht? Wir sagen herzlichen Dank an die beiden Zuhörerinnen, die es hier tapfer im Green Room mit uns ausgehalten haben. Die Montagshörer. Das ist schön, dass ihr dabei wart. Das finde ich schon grandios. Und ich weiß, eine davon treffen wir auch am Wochenende. Ja, genau. Das wird mir ein Fest. Ich sag ganz herzlichen Dank an den Markus. Den treffen wir auch am Wochenende, oder? Den treffen wir auch am Wochenende. Dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann tue ich dich auch mal an meine Brust drücken. Oh. Schön, dass du hier warst, den Spaß mitgemacht hast. Immer wieder gerne. Dir die Zeit genommen hast, obwohl du wahrscheinlich jetzt noch Muskelkater und Ohrensausen hast von den vielen. Nee, nur Rücken. Nur Rücken. Das Übliche, ne? Was haben Sie? Rücken. Aha, Schlagzeuger. Ja, genau. Ja. Wie sagte Horst Schlemmer, habe Rücken, brauche Kreuz. Ja, genau. Ja, großartig, dass du hier warst. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Auch dir danke, Klaus. Ja, sehr gerne. Führt hier gewesen sein. Ja, führt hier gewesen sein wollen. Ne? Genau, ja. Trotz Montag. Oh, jetzt habe ich doch gesagt. Trotz der zweite Sonntag in der Woche. Genau. Trotz dem späten Sonntag. Also, ja, genau. So machen wir das. So machen wir das. Und lieben Gruß an dich. Und wir haben das große Glück, wir sehen uns Freitagabend schon. Genau. Ab Siegen werden wir uns dann sehen. Genau. Und dann strömen wir zielstrebig am Samstag in Richtung Lemgo. So machen wir's. und wie das da alles da oben heißt, das sehen wir ja dann. Okay, vielleicht genau. Melden wir uns von da mal live. Live on tape. Live aufgezeichnet, on tape. Genau. Ich nehme mal so ein Rasierapparat-Dingen hier mit da. Ich habe ja das eine oder andere, was so Ton aufnehmen kann. Da gucken wir mal, was drauf ist. Über eine gute Frisur. Ja. Also ja. Irgendwas zum Aufnehmen wird man im Ernst von beim Bob wohl finden. Ja, oder so. Aber du weißt ja, das eigene Material ist immer das, was du haben willst eigentlich. Das genau. Genau. Ja, es sei denn, du musst es durch den Wald schleppen. Bei dem ja. Dann bist du auch sicher, dass frische Batterien drin sind und so Sachen. Ach, Batterien. So, damit wäre der Christian auch nochmal gegrüßt und ich verabschiede mich für heute. Ihr Lieben, macht's gut. Es war mir ein Riesenvergnügen. Ciao. Servus. Jo, bis dann. Tschüss.